Die drei baltischen Republiken verstärken ihre Bemühungen um Unabhängigkeit von Moskau und um die diplomatische Anerkennung im Westen. In Bonn mehren sich die Stimmen, die die Unabhängigkeitsbestrebungen der Balten unterstützen. Doch hatte sich erst jetzt Bundeskanzler Kohl gegen eine sofortige Anerkennung ausgesprochen. Die bisherige Position war, abzuwarten, bis die Balten sich mit Moskau geeinigt hätten. Eine Position, die im Baltikum kritisiert wird, Marianne Butenschön aus Riga. Enttäuschung hat hier die Erklärung von Bundeskanzler Helmut Kohl ausgelöst, wonach die Bundesregierung die baltischen Staaten erst dann anerkennen werde, wenn die Anerkennung seitens der sowjetischen Zentralregierung erfolgt sei. Hier in Lettland spielt die Haltung der Zentralregierung aber kaum noch eine Rolle. Wenn Russland uns anerkannt hat, dann kann die Zentralregierung nur noch nachziehen, sagte heute Mittag der Abgeordnete Markus Wolfson, der die Außenpolitische Kommission des lettischen Parlaments leitet. Hat der russische Präsident formell die Unabhängigkeit Estlands anerkannt? Ein Signal auch für den Westen?